Das war das witzigste Nerd und Nerd-Intro aller Zeiten. Schlimmste war, der Witz ging auf meine Kosten. Wie so oft? Ja. Jetzt ist das so anfangen mit dem Special, dem Anniversary-Dingens. Was denn? Was? Was? Anniversary. Was mit Anniversary? Das ist doch das 20. Jubiläum gewesen von Doctor Who. Das 20. Jubiläum war 1984 oder so. 1983, oder? 1983. Wann das erschienen ist. 25. November 1983. Ja. Soll ich mal die Intro-Musik spielen? Ja, bitte. Herzlich willkommen bei Nerd Nerd Nerd, dem discordianischen, was ist das hier eigentlich? Nerd-Podcast inzwischen. Ist ja kein Comic-Podcast mehr, haben wir ja festgestellt, dem discordianischen Nerd-Podcast. So, ich habe hier eine DVD in der Hand, wir haben nämlich einen Film geguckt. Ja. Und zwar von der BBC Doctor Who, The Five Doctors zum, wie du gerade schon so schön sagtest, zum, tatsächlich ist das 63 gestartet die Serie. Ach, ich habe immer 64 im Kopf gehabt, keine Ahnung warum. 1983 gelaufen zum 20-jährigen Jubiläum The Five Doctors, ein sogenannter Multi-Doctor-Event, wie man das immer so schön sagt. Das ist tatsächlich Sprachgebrauch. Man nennt solche Crossover mit den verschiedenen Doktoren immer ein Multi-Doctor-Event. Wir wollen in dieser Folge mal was ganz Innovatives probieren, was wir am Anfang einer solchen Filmbesprechung noch nie gemacht haben. Nämlich Max darf mal die Story zusammenfassen. Oh. Das kam jetzt unerwartet. Ja, absolut. Also in The Five Doctors haben wir es mit insgesamt 5 Inkarnationen des Doctors zu tun. Na, halb. Aber, ja, das ist nämlich das Lustige, weil alle 5 Doktoren werden von einem mysteriösen Schurken auf dem Planeten Gallifrey gebeamt in die sogenannte Todeszone, Death Zone. Aber der 4. kommt gar nicht am Ziel an. Ja, auf jeden Fall in dieser Todeszone müssen sich die Doktoren dann Daleks und Cybermen und allerhand Kreaturen stellen. Und einem Yeti, der gar nicht aussieht wie ein Yeti. Ja. Und der Master kommt noch dazu, angeblich auf Anordnung der Regierung von Gallifrey. Ja. Soll die Doctors unterstützen, denn es gibt ein großes Mysterium groß um das Grab von Rassilon, das so ein antiker Time Lord war, der mal über diesen Planeten geherrscht hat und da in seinem Turm ist verborgenes Wissen verborgen und die Doktoren müssen dieses Geheimnis lüften, um möglicherweise aus der Todeszone zu entkommen. Ja, also das ist das Geheimnis der Unsterblichkeit, würde ich sogar schon fast sagen. Ne? Ja. Also relativ früher auch schon gesagt, dass Rassilon irgendwie das Geheimnis der Unsterblichkeit geknackt hätte und dass dieser Schurke jetzt tatsächlich diese Unsterblichkeit auch erreichen möchte. Mhm, genau. Noch was? Nein, das war's schon. Ja. Ohne Spoiler. Bis auf den 4. Doktor. Du hast gerade schon den 4. Doktor Lars angesprochen. Tom Baker wollte nicht mitspielen. Er hat keinen Bock gehabt, ne? Also hat er gesessen bei sich zu Hause am Kamin, hat Jelly Babies gefressen und dann hatte keinen Bock. Keine Ahnung. Dadurch ist The Five Doctors eigentlich The Four and a Half Doctor, weil der 4. Doktor immer in so einer Rückkopplung ist, immer wieder so, den kriegen sie da irgendwie nicht übertragen. Da haben sie dann Archivmaterial genutzt von Shader. Das war eine Storyline, die hat Douglas Adams damals geschrieben für Doctor Who. Die ist nicht fertig geworden, war nicht fertiggestellt worden in den 80ern aufgrund von 80ern oder späte 70er, was haben wir hier? Späte 70er. Ist aber, glaube ich, Anfang der 90er Jahre dann als Buch und als Hörspiel und so weiter erschienen. Also die Story von Douglas Adams ist noch zur Veröffentlichung gekommen. Ich glaube, schlussendlich mit dem 8. Doktor. Mit dem Paul McGann-Doktor. Ja, ich weiß nicht. Ich möchte erstmal mit einer ganz anderen Frage anfangen. Das war vermutlich dein erster Kontakt mit allen vier dieser Doktoren, oder? Weil wir reden jetzt einfach mal über die vier Doktoren, die hier rumlaufen. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, du, das Konzept Doctor Who war dir bekannt, oder? Ja, schon länger. Schon länger. Was war so dein erster Kontakt mit Doctor Who? Das war, glaube ich, der 10. oder 11. Doktor, wo ich tatsächlich eine ganze Staffel gesehen habe. Ja, die habe ich hier nochmal ausgeliehen. Ja, genau. War das die Staffel? Ja, gut, ja. Tatsächlich. Obwohl, ich hatte zuvor schon versucht, ein paar Folgen Doctor Who zu gucken. Ich glaube, mit dem Doktor davor. Aber das hat mir irgendwie nicht gefallen. Das war irgendwie hat mir die Atmosphäre dieser Doctor Who-Staffel gar nicht gefallen. Das war immer so... Ich kann es nicht beschreiben. Irgendwie seltsam. Selbst in einer eigentlich ziemlich leichtherzigen und optimistischen Serie war es irgendwie immer sehr düster und eklig. Welchen Doktor hattest du da? 9 oder 10? Weiß ich gar nicht, Herz. War das so ein schlaksiger, kurzhaariger? War das Christopher? Kennst du Christopher Eccleston? Nein, nicht von Namen. Gott, was hat der gemacht? Das war der Kerl, ich glaube, das war der Kerl mit den kurzen, schwarzen Haaren und der Lederjacke. Ja, das ist Christopher Eccleston. Christopher, das ist der 9. Doktor. Den könntest du kennen aus so wunderbaren Dingen wie einem, ich glaube, australischen Film namens Existenz. Also mit Virtual Reality oder sowas. Und ich wette, du hast einen Film mit ihm gesehen. Aha. Ja. Thor 2, The Dark Kingdom. Ja. Da hat er Malekith gespielt, den Schurken. Interessant. Ja, das ist Christopher Eccleston und der hat den Cobra Commando in G.I. Joe gespielt. Scheiße, jetzt kommt mir der Name auch bekannt vor. Christopher Eccleston. Christopher Eccleston. Das ist der 9. Doktor, der hat nur eine Staffel gemacht. Die Staffel war wirklich ein bisschen düster und melancholisch, weil der 9. Doktor noch sehr daran zu kämpfen hatte, dass er seine ganze Rasse ausgelöscht hat. Im Time War tatsächlich. Also das war in der Figur echt immer andauernd drin. Ja, aber da reden wir vielleicht an anderer Stelle nochmal drüber. Ja, mein erster Kontakt war auch mein erster richtige, echte Kontakt mit Doctor Who 2008 mit Christopher Eccleston, mit der deutschen Ausstrahlung von Doctor Who. Da wurden nämlich die Staffeln 1 und 2 der neuen Serie ausgestrahlt, sprich 9. und 10. Doktor. Und ich habe mich damals in die Serie verliebt. Doctor Who war mir eigentlich mein ganzes Leben ein Begriff, gehört also Popkultur dazu. Mein erster nicht so ganz richtiger Kontakt mit dem Doctor Who-Universum war allerdings eine Folge von Mr. Bean. Mhm. Das klingt in erster Sekunde vielleicht ein bisschen suspekt, aber es gibt diese Weihnachtsfolge, wo Mr. Bean ja im Kaufhaus so die Weihnachtsgeschichte nachspielt mit so Actionfiguren. Okay. Kennst du die? Habe ich vielleicht mal gesehen. Ja, aber das ist eigentlich ein Klassiker. Man ist auf jeden Fall da und hat dann so die Krippe und dann kommt da so ein LKW und lädt die Schafe ab und alles und dann ziehen Maria und Josef noch in so eine kleine Wohnung ein, in so ein Puppenhaus und so, total abgefahren. Ja, dann laufen die Schafe irgendwann weg und dann nimmt er so ein Dalek und schießt dann die Schafe ab. Exterminate, exterminate. Buf, buf, buf. Ohne zu wissen, was es ist, war das mein erster Kontakt mit dem Doktor. Und der Doktor wird bei den Simpsons andauernd verarscht, dass er so ein Typ ist mit einer blauen Kiste, dass er durch die Zeit reist. Das kennt man eigentlich. Und damals war das tatsächlich so, dass wir in Deutschland gar nicht wussten, dass die Serie startet, sondern das kam so eine Woche vorher, habe ich das rausgefunden, beim Blick in die Fernsehzeitung, neue Fernsehzeitung aufgeschlagen, was kommt denn nächste Woche so im Fernsehen? Und dann so, nächsten Samstagnachmittag, Doctor Who. Ich so, oh cool, Doctor Who kommt. Weitergeblättert, ich so, was? Doctor Who? Im deutschen Fernsehen? Auch im deutschen Fernsehen, was soll das denn? War nicht das erste Mal, dass Doctor Who im deutschen Fernsehen gelaufen ist. Erste Mal, ich glaube, Anfang der 90er auf RTL schon mal. Das war der 7. Doktor. Und Vox hat dann hinterher den 7. Doktor weitergesendet und dann noch den 6. Doktor hinterhergeschoben. Mhm. Und den Film, den wir heute besprechen, The Five Doctors, der ist damals auch ungefähr zu der Zeit auf Deutsch gelaufen. Also es gibt davon auch eine deutsche Synchro. Witzigerweise hatten wir das Thema festgelegt für diese Woche. Relativ spontan haben wir das gemacht, ne? Ja. Und ich habe jetzt heute Morgen bei der Recherche rausgefunden, dass das jetzt am 28. August sogar nochmal von KSM rausgebracht wurde auf Deutsch. Das heißt, auf der, ich habe jetzt hier die holländische Version von 2007, ist das hier. Also Holland hat ja, oder die Niederlande haben ja ein relativ großes Angebot auch an Doctor Who DVDs. Ich habe ein paar von den Editionen. Und in dem Fall ist das hier die niederländische Variante. Und auf der jetzt neulich erschienenen Version ist einmal die Fernsehfassung drauf, dann die Special Edition, die deutsche Synchro und noch irgendwie 6 Stunden Bonusmaterial. kostet 20 Euro. Also wer das, was wir heute besprechen, unbedingt sehen möchte, gibt's bei Amazon. Ob sich das lohnt, klären wir dann mal jetzt. Ja. Was würdest du sagen? Das Special ist von, haben wir gerade schon gesagt, vom 20-jährigen Jubiläum, nämlich 1983. Was ist hier? 25. November 1983, gesendet auf BBC One. Was war dein erster Eindruck? Ja, also es war relativ so Budget. Mhm. Aber ich finde, bei Doctor Who ist diese so Budgetness ja schon irgendwie Kult, finde ich. Ja, okay. Das fördert die Atmosphäre, finde ich, immer noch. Also mich hat es dementsprechend nicht gestört und die Dialoge und die Story fand ich eigentlich sehr gelungen. Ich finde die ersten zwei Drittel davon fast unerträglich. Tatsächlich. Ich habe die DVD ja neulich noch geguckt, kurz bevor du das gesehen hast. Das ist, so wie du sagst, Low Budget, ja, das gehört zu Doctor Who ein Stück weit dazu. Ich habe noch Stories aus einer Zeit davor und auch Sachen danach. Auch die sind oft noch wirklich Low Budget gedreht worden. Aber allein dadurch, dass du dich hier angeblich auf einem fremden Planeten befinden sollst, sieht's halt irgendwie aus wie im britischen Hinterland. Und das wirkt halt einfach nicht. Was wirklich cool ist, ist einfach so die Zusammenfassung der ersten quasi fünf Doktoren mit Fokus auf den fünften Doktor. Hier eben der junge und gut aussehende Peter Davison. Mhm. Der war damals 31 Jahre alt, war relativ jung, war der bis dato jüngste Doktor, ist dann aber von Matt Smith abgelöst worden. Der war nochmal 3 Jahre jünger. Der war, glaube ich, 26 oder sowas, als er die Rolle übernommen hat und hat damit Peter Davison abgelöst. Ich sage gleich nochmal was zu Peter Davison, da gibt es noch ein paar Verwicklungen. Aber ich fand es schön, dass ich das also wirklich, wenn die, es ist ja ein TV-Special, also es war eigentlich eine reguläre TV-Folge, aber dann eben in Anlehnung an das Jubiläum dann eben in die Länge gezogen. Damals die Folgen waren so 25 Minuten lang und das haben sie dann einfach mal so 3-4 Mal so lang gemacht, einfach als Special. Und es fängt aber an wie eine ganz normale Doctor Who-Folge. Der Doktor landet mit seinen Companions auf irgendeinem Planeten in irgendeiner Ecke und wollen eigentlich irgendwie in Ruhe ein bisschen ausspannen und plötzlich stellt der Doktor fest, dass ihm nach und nach so Teile seiner selbst fehlen und ihm wird so seine ganze Identität geraubt und zusammen mit Edric und Tegan versucht er so rauszufinden, was daran überworfen das jetzt liegen könnte. Und parallel dazu sieht man eben den ersten Doktor, den zweiten, den dritten, nicht den vierten, ja, aber auch irgendwie quasi, wie sie dann von einem schlechten Spezialeffekt aufgesaugt werden, von so einem richtig schlecht modellierten 3D, was war das, so eine Kegel, so eine Pyramide, so eine kleine Pyramide, die dann so über die drüber, es ist 1983, ja, so die ersten Videoeffekte, das war schon ganz nett gemeint, aber es wirkt natürlich heute extrem billig, dazu kommt, dass nicht nur Doktoren aufgesammelt werden, sondern etliche Companions, also eben der erste Doktor und seine Enkelin Susan wird aufgesaugt, dann hast du den zweiten Doktor und den Brigadier, mhm, dann der dritte Doktor mitsamt seinem Auto, wo er gerade lustig locker über die Landstraße fährt und dazu dann noch Sarah Jane Smith, die gerade nach Hause geht, von K9, von dem Roboter, noch gewarnt wird, geh nicht, was, ich muss zur Arbeit, nein, geh nicht, das hat mit dem Doktor zu tun, ach du spinnst, die geht trotzdem raus und wird entführt. Tja. Was haben wir gelernt? Eine Geschichte, hör auf Roboter. Sagt sie, glaube ich, hinterher auch, sie hätte auf K9 hören sollen. Was ich dann wirklich cool finde, ist so natürlich nach und nach, wie sich die Doktoren dann treffen und dann auch tatsächlich anfangen, die Companions zu tauschen. Also, dass die nicht mit den Companions weitergehen, mit denen die normalerweise unterwegs sind, zumindest zum Teil. Ne? Besonders auffällig, der Sexismus des ersten Doktors. Den Moment fand ich lustig. Warum? Weil da in den TARDIS kommt, ich glaube beim fünften Doktor oder so, und dann erste, der einen Companion meint, die mit den kurzen Haaren, ja, du musst uns jetzt Erfrischung machen, geh mal in die Küche. Genau. Und sie gleich, wait a minute. Genau. Aber dann auch so das erste Treffen zwischen Susan und Tegan zu haben, diese kurze Verständigung, ja, das ist mein Doktor, das ist mein Doktor, und dann, dass man auch so merkt, okay, die tauschen sich gerade im Hintergrund, während die Doktoren miteinander sich unterhalten, tauschen sich die Companions auch so aus, ja, was mit deinem Doktor erlebt, was habe ich mit meinem Doktor erlebt. Das ist fast schon archetypisch für so Multi-Doktor-Events, dass die Companions dann auch so ein bisschen sich so die schönsten Geschichten erzählen und dann auch so feststellen, wo ist mein Doktor unterschiedlich zu deinem Doktor, weil es ist zwar im Grunde genommen die gleiche Person, aber jeder Doktor hat eine andere Persönlichkeit. Das fand ich alles extrem cool, zu sehen, dass es verschiedene Generationen von Schauspielern sind, verschiedene Companions, die natürlich auch altern durften. In dem Fall der William Hartnell-Doktor, da war der Schauspieler schon gestorben. Und da haben sie dann den Schauspieler Richard Herndl für eingesetzt, weil er dem so ein bisschen ähnlich sieht. Ja. Ich habe vom ersten Doktor gar nichts gesehen. Wahrscheinlich ist es mir deswegen nicht aufgefallen. Der erste Doktor war damals auch noch in Schwarz-Weiß. Ich finde Richard Herndl da auf jeden Fall einen guten Ersatz. Den dritten Doktor fand ich ein bisschen komisch. Der hat so komisch gelispelt irgendwie. Keine Ahnung. Der Weißhaarige, hier, der Kollege. Der mit dem Auto? Der mit dem Auto. Der hat immer so komisch gelispelt. Den fand ich doof. Und den zweiten Doktor, John Pertwee, das ist so dieses kleine komische Männchen da. Mit seiner lustigen Beatles-Frisur. Genau, und seinen Pelz, und den Pelzmantel, da wo er immer alles möglich an Zeug rausholt. Keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Also von den Doktoren, den fünften Doktor, da würde ich mir gerne nochmal ein paar Storys mehr angucken. Ich finde es allerdings einen herben Verlust, dass der vierte hier nicht dabei ist. Also der hat hier wirklich gefehlt. Ja. Nur, es gibt so ein paar Szenen, die mir einfach so diese ersten zwei Drittel wirklich komplett verhageln, und dazu auch so diese Special Effects. Und das war damals einfach, du konntest den Cyberman keine Ganzkörperrüstung machen, das wäre zu teuer gewesen. Deswegen haben diese Jogginganzüge an, die so ein bisschen silberig sind. Der dritte Doktor muss natürlich eine Möglichkeit haben, mit seinem Auto durch die Gegend zu fahren. Also fährt er auf einer asphaltierten Straße durch die Gegend. Irgendwann rutscht dann Sarah Jane ab und soll so irgendwie die Spannung erzeugt werden, dass sie gleich abstürzt. Dann ist halt nur eine einfache Böschung. Ja. Hätte aufstehen können und einfach weiterlaufen können. Und der dritte Doktor geht dann hin, holt ganz aufwendig so eine Seilwinde, wirft ihr das so hin und dann wickelt sie sich das um und entzieht sie dann mit dem Auto raus. Und ich denke so, was ist mit euch los? Das hätte man auch besser machen können. Oder gar nicht. Er hatte andere Möglichkeiten gehabt. Und so andere, so Kameratricks oder sowas, das war sehr bemüht, wirkt heute aber ehrlich gesagt auch nicht mehr. Und eigentlich erst ab dem Moment, wo die verschiedenen Doktoren, das wird ja auch erklärt, an verschiedenen Eingängen auch jeweils in diese Festung eindringen und dann von dort aus dann ihre eigenen Abenteuer erleben und das Ganze einfach so ein bisschen so diesen, in Anführungszeichen, Realismus verlässt, weil du einfach keinen Bezugspunkt mehr hast zu irgendwas Greifbarem. Erst an dem Punkt wird das für mich wieder erträglich, weil du dann einfach, da kannst du wieder mit Suspension of Disbelief arbeiten, weil da nichts Echtes ist, sondern in so eine Kulisse halt und dann, ja. Weiß nicht, rastet dann auch so ein Dalek aus, der rastet komplett aus, exterminate, exterminate, puh, puh, puh. Dann ist, glaube ich, der erste Doktor mit Tigen unterwegs und duckt dich und dann explodiert der Dalek, weil er irgendwo gegenfährt und sich selber abschießt. So, das war so die erste Szene, wo ich so aufgeatmet habe und dann auch so was Vertrautes gesehen habe, weil die Daleks ja seit 40, 50 Jahren immer gleich aussehen. Das haben sie sich ja behalten. Und natürlich dann auch so die Zwischenspiele mit dem fünften Doktor eben da auf Gallifrey in dem Regierungsgebäude. Den haben sie ja aus der Handlung ein bisschen rausgenommen, damit er da eben agieren kann. Und das hat mir sehr gut gefallen. Aber im Grunde genommen so, das alles, was du auf dieser Planetenoberfläche, in Anführungszeichen, wigu wigu, ich mach gerade so Airquotes, das wirkt für mich gar nicht. Also dann ich glaube Sarah Jane und Susan flüchten dann noch irgendwann und natürlich muss Susan hinfallen und stolpern und sich das Bein verknicken. Ja. Wo ich so dachte, komm, Klischeekiste aufgemacht, ole ole. Ja. Im Gegensatz zu der Planetenoberfläche sind aber dann zum Beispiel die Kulissen in den Regierungsgebäuden richtig gut gemacht. Auch die Uniformen von den Soldaten und so. Mhm. Also für die Kostüme, da waren die auch berühmt für, und auch wenn das natürlich heutzutage mit den Cybermen ein bisschen lächerlich wird und ich glaube, der zweite Doktor geht irgendwann hin, da kommt aus so einer Spalte so eine Hand von so einem Cyberman raus und auch da mit so einem Stock drauf und da kommt so ein metallisches Geräusch, obwohl natürlich klar ist, dass das ein Stoffanzug ist oder irgendwie sowas. Also man hat schon versucht, das in irgendeiner Art und Weise vernünftig hinzukriegen und ich meine, wenn man sich die Cybermen aus der ersten Staffel anguckt, das sieht noch schlimmer aus. Ganz ehrlich, guckt's nicht nach, es ist schlimm. Es waren die 60er. Allein fürs für den Versuch kriegen sie schon ein Fleißpünktchen, sagen wir es mal, so eine Fleißbiene. Ja, was ich auch gut finde an der Geschichte ist zum Beispiel der Master. Mhm. Der Master hat mir sehr gut gefallen. Der wird da so, hat sehr viel von so einem klassischen Schurken. Anfangs läuft er auch sogar noch mit so einem Dracula-Cape rum. Ja. Das ist so ein bisschen dieses Ra's al Ghul, Vandal Savage Flair, so dieser klassische Schurke, der jetzt nicht unbedingt so übermenschliche Kräfte oder irgendetwas besitzt, aber halt durch seine Fähigkeit, Leute zu manipulieren und so halt agiert. Das hat mir sehr gut an den Charakter gefallen. Tatsächlich, ich glaube, der Master ist somit auch einer der meiner Highlights in diesem Special. Mhm. Und später auch der Schurke, der dann... Der Wrestlon. Ja, nicht der... Der Wrestlon. Der möchte gern Wrestlon. So der Wrestlon, ich raschel gerade. Raschel. Bin mit Rascheln fertig. Möchte gern Wrestlon? War das der Nachfolger von dem, der ihn da ersetzt hatte? Oder wie war das? Ja, der ihn ersetzen wollte mit der Unsterblichkeit. Ach, du meinst den Präsidenten davon. Jetzt habe ich es verraten. Wir spoilern sowieso die ganze Zeit. Ja, gut. Stimmt. Also der Doktor wird auf jeden Fall irgendwann im Laufe der Geschichte zurück auf Gallifrey, also ins Regierungsgebäude, wird dann, glaube ich, von der Kanzlerin, vom Ministerpräsidenten und vom Berater. Kastellan. Kastellan. Genau. Das sind also Funktionäre, hohe Funktionäre der Time Lords. Und er soll also praktisch. Ja, das Ganze, der fünfte Doktor soll vom Master gerettet werden oder irgendwie sowas. Der Master wird dann losgeschickt von dem Präsidenten auch, ne? Und der Master sagt, ja, natürlich rette ich meinen Erzfeind, weil ansonsten kann ich ihn hinterher nicht besiegen oder irgendwie sowas, total hohl. Und irgendwie drohen ihm noch was an. Irgendwas war da noch? Was sie ihm androhen? Ja. Ja, später quasi, da die sofort auf eine Patrouille der Cybermen schießen, schlussfolgert der, dass das eine Falle ist, dass von jemandem im Konzil da selber gelegt werden muss, fällt halt dann der Verdacht auf den Kastellan sofort. Genau. Deshalb wird der dann auch festgenommen und soll befragt werden. Die drohen ihm eine Mindprobe an, also irgend so eine Gedächtnis-Lese-Scheiße, die wahrscheinlich sein ganzes Hirn auf den Kopf stellt. Was meiner Meinung nach schon vor Jahrhunderten passiert sein muss, aber naja. Ja, und dann wird er später getötet. Und das finde ich gerade an dieser Geschichte auch so gut, weil du halt immer diese Plot-Twist hast. Und dadurch wird es auch wirklich nicht langweilig. Mhm. Die Geschichte ist, finde ich, sehr gut aufgebaut, bietet halt sehr viele gute Charaktere und ist abwechslungsreich. Und nach klärt sich halt dieses Mysterium um diesen um Wrestlon und über das Geheimnis hier der ewigen Jugend und so dann auch sehr gut auf. Das war also am Ende dieser Twist dann auch zu haben, ja, du kannst unsterblich werden, aber mit einem Preis. Ja, einen sehr hohen Preis. Das war wirklich dann auch so ein Mindfuck, wie ich das vor Jahren zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich so, oh, heftig, da hätte ich nicht mit gerechnet, dass so eine etwas plattwirkende TV-Sendung dann doch noch so ein Ende haben konnte. Ne? Also da haben die Autoren, wer hat's geschrieben? Ah, hier, Terrence Dix. Es war eine sehr interessante Mischung aus eigentlich relativ low-budget Special Effects und wirklich sehr gruselig. Also Nightmare Fuel, wie TV Trope sagen würde. Na, ja, fand ich ehrlich gesagt noch nicht, weil ich habe Doctor Who auch in älteren und neueren Staffeln schon heftigeren Kram gesehen. Also dafür, dass das eigentlich mal so als Kindersendung gedacht war, ist das also tatsächlich sehr, sehr gruselig. Und das war für Doctor Who-Verhältnisse, war das Kindergarten, also ernsthaft. Ja, ich habe ja noch nicht so viel Doctor Who gesehen. Ja, das ist dein Schaden. Das weißt du hoffentlich. Also mir hat die Optik ein bisschen kaputt gemacht. Also ich verstehe, wo deine Meinung herkommt. Mir hat die Optik ein kleines bisschen kaputt gemacht. Und er ist wirklich diese Zusammenführung am Ende an diesem Altar von Wrestlon, dass dann auch die Doktoren zusammenarbeiten mussten, so eine Botschaft dann gemeinsam übersetzt haben. Und dann einer sagt... Was heißt das hier? Und dann liest einer das vor und sagt, ja, ich habe das, lesen kann ich das selber, aber was heißt es? Ne? Also die Dialoge zwischen den Doktoren, wo man auch ganz klar merkt, jeder hat so seine Art, mit anderen Leuten auch umzugehen und die dann auch, das ist ja der Witz daran, jeder reagiert ja auf sich selber. Die haben da ja mit sich selbst zu tun und fungieren aber als unterschiedliche Personen, obwohl das eigentlich eine und dieselbe Person ist. Das ist ja die Idee hinter Doctor Who, dass wenn ein Schauspieler keinen Bock mehr hat, dann regeneriert er an den nächsten Schauspieler. Mhm. Und so konnten die Serie ja auch über 50 Jahre fortführen und immer wieder neue Schauspieler hinterherjagen. Das ist ein interessanter Kniffall, den hat man damals angewendet, als William Hartnell keinen Bock mehr hatte. Oder ich glaube gesundheitsmäßig nicht mehr konnte. hat man gesagt, tauschen wir den Schauspieler aus und machen einfach mit dem weiter und erzählen. Und das ist eigentlich ziemlich intelligent. Und in diesen Multi-Doktor-Events einfach zu sehen, okay, da brechen jetzt vier verschiedene Charaktere aufeinander, die eigentlich ein und dieselbe Person sind. Und das ist meiner Meinung nach das große Highlight dieser Multi-Doktor-Events. Ich finde, man braucht wirklich immer so ein bisschen Suspension of Disbelief, um das Ganze jetzt irgendwie ernst nehmen zu können und auch wirklich zu genießen. Das ist zum Beispiel auch die Szene mit diesem komischen Kampfroboter, der die ganzen Cybermen da fertig macht. Und so von der Beschreibung ist es halt so eine wirkliche Killermaschine, die sich schneller bewegt, als das Auge aussieht, es sehen kann. Ja. Es wird natürlich nur mit Jumpcuts dargestellt und es soll halt voll das mega heftige und coole Viech sein. Dreht sich aber immer nur zum Doktor hin und sieht es eigentlich nie und die hüpfen immer hinter dem her und dann springt er in die Luft und verschwindet dann durch den Kameratrick, ja. Jumpcut gerade schon so sagt es. Ne? Also da wird Suspension of Disbelief heutiger Zeit extrem gefordert, aber wie gesagt, das Ding ist auch 30 Jahre alt. Ja, ja, da braucht man ein bisschen Fantasie, finde ich schon. Ja, sehr viel Fantasie. Also da, wo die Cybermen noch ganz gut funktionieren, auch später, als der Dalek dann explodiert und dann so diese kleine zappelnde Tentakelfigur, dann dieses Gummiviech dann da. Die Daleks sehen heute auch besser aus, also ganz ehrlich. Also wenn heute mal ein Dalek-Roboter platzt und man dann so das Innere sieht, nämlich diese kleine zappelnde Tentakelfigur da, das sieht heute wesentlich besser aus als damals. Na gut, aber ich weiß nicht, ich habe schon ein bisschen mehr Doctor Who gesehen, viel mehr, und hatte mit diesem Suspension of Disbelief tatsächlich ein bisschen mehr ein Problem als du offensichtlich. Ja. Gut, hast du noch was? Oder habe ich noch was? Ich weiß nicht, da gibt es irgendwann noch so diese Szene, wie der Doktor, dann der fünfte Doktor, halt eben in diesem Palast ist, in diesem kleinen Räumchen, wo er dann bleiben soll, und er muss irgendwie diesen Geheimraum finden, der da irgendwie ist. Ne? Ja. Wo ich das damals zum ersten Mal gesehen habe, und dann fängt er irgendwann an dieser Harfe zu spielen. Und ich glaube, das erste Mal, wo ich dieses Bild an der Wand gesehen habe und die Harfe, habe ich gedacht, ey, selbst bei den drei Fragezeichen hast du schwerere Rätsel, so, ne? Wo die auch drauf kommen müssen. Ja, das stimmt. Das habe ich am Ende auch gedacht. Und dann denkst du echt so, hey, was ist das hier? Und der Doktor steht da an dieser Harfe und bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, und ist da rumexperimentieren. Und irgendwann fällt mir dieses Bild auf, dass er schon zig Stunden in diesem Raum gefangen ist. Das ist so unfassbar blöd. Gut, also das war wirklich so ein bisschen so, also Doktor hat sich da sehr stark, sehr, sehr dumm angestellt, praktisch schon. Da sind ja jetzt auch mehrere Generationen Companions dabei. Welcher von den Companions hat dir am besten gefallen? Das ist schwierig. Mit den Companions habe ich mich gar nicht so beschäftigt. Mhm. Also, wie gesagt, die Szene, die für mich herausgestochen ist, war die, wo der erste Doktor auf die eine getroffen ist. Ich habe den Namen wieder vergessen. Wie hieß sie? Die Kurzhaarige? Tegan. Das war Tegan, glaube ich, ja. Also, die mit dem fünften Doktor auch auf den Planeten angekommen ist, ne? Und sonst sind da ja später auch noch die Cameos mit den Phantomen in dem in den Tower. Ja, das sind die vom zweiten Doktor. Aber ich habe das nicht mal nachgeguckt. Das ist der eine Junge aus dem 16. Jahrhundert und Mädel aus der Zukunft. Da weiß ich aber, die hat so Bubble, so Knisterfolie an, ne? Ja, ja. Das Mädel, die hat sowieso Knackfolie an, ja genau. Da habe ich vergessen nachzugucken, wie die heißen. Das sind aber Companions vom zweiten Doktor. Die Brigitte hat er ja dabei. Mhm. Das war eine sehr langlebige Figur, die war öfter mal bei Doctor Who dabei. Hatte noch einen Gastauftritt in Torchwood später, glaube ich. Ja, ich meine auch, da habe ich was gesehen. Hatte noch einen Gastauftritt in Torchwood später, in Children of Earth. Und der Schauspieler ist vor ein paar Jahren verstorben, der war auch sehr alt, muss man ehrlich sagen. Sarah Jane, die Schauspielerin Elizabeth Sladen, ist auch vor wenigen Jahren verstorben. Hatte noch später ein kurzes Abenteuer mit dem 10. Doktor und hat dann ihre eigene Serie bekommen. Das waren die Sarah Jane Adventures, da habe ich 2-3 Folgen von gesehen. Das ist tatsächlich eine Kinderserie, weil da auch viele Kinder mitspielen. Ist aber auch so. Kennst du von damals noch Achtung, streng geheim? Mhm. Das war, glaube ich, so eine australische Serie und da hatten verschiedene Kinder. Und die hatten so einen Supercomputer im Keller, in so einer alten Scheune. Und die hatten alle so Taschencomputer. Und da gab es weltweit dann Kinder mit solchen Taschencomputern. Und so ungefähr musst du dir Sarah Jane Adventures vorstellen. Okay. Die Serie hieß damals Achtung, streng geheim. Und dann haben die gegen einen Bösen gespielt, der hieß irgendwie Savage, irgendwas, bla. Ich weiß gar nicht, ob die zu meiner Zeit gelaufen ist. Ja, zu deiner Zeit wahrscheinlich nicht, zu meiner Zeit. Die lief so in den frühen 90ern, aber dann nicht. Leute, die mein Alter haben oder älter, würden sich an Achtung, streng geheim wahrscheinlich noch erinnern. Also das ist eben eine Serie. Und das plus die Aliens aus dem Doctor Who-Universum ergibt im Prinzip Sarah Jane Adventures. Und K-9 natürlich. der Hunderoboter. Ah. Was gibt sonst noch so an Fun Facts? Edric, auch der männliche Companion vom Doktor. Das war so ein Wissenschaftsgenie aus der Zukunft, was der Doktor mitgenommen hat. Der hat den wahrscheinlich jämmerlichsten Serientod in Doctor Who überhaupt erlebt. Nämlich bei dem Versuch, ein abstürzendes Raumschiff zu retten, ist er praktisch in einer Atmosphäre mit dem Raumschiff verglüht. Ah. Und hat damit die Dinosaurier gekillt. Das ist unfassbar. Mind blown. Edric blown, würde ich sagen. Das ist unfassbar. Edric ist unfassbar. Ich glaube, das hat die Dinosaurier umgebracht. Ja. Und der Witz an der Geschichte ist, er hatte die Theorie, weil die waren halt an der prähistorischen Erde zu der Zeit. Und er hatte halt die Theorie, dass es halt dieses abstürzende Raumschiff sein könnte, was die Dinosaurier tötet. Ja, und er ist halt unwissend gestorben, ob das tatsächlich stimmt oder nicht. Er hat es selber nie erfahren. Böse. Es ist halt Edric. Edric ist wirklich mit einer der tragischen Figuren im sowas im Bereich. Also nicht mal Rory Williams jetzt vom 11. Doktor war so tragisch wie. Also Rory Williams ist ja der Companion, der 2,5 Staffeln andauernd stirbt. Es ist unfassbar, der stirbt immer wieder. Also Edric hat da tatsächlich einfach alles gerissen, was vorher und nachher jeweils gekommen ist. Also schon eine wahnsinnige Leistung. Ja, weiß ich, zum 5. Doktor kann man noch was sagen. Der Schauspieler Peter Davison mag den meisten deutschen Zuschauern bekannt sein aus einer anderen britischen TV-Serie, nämlich Der Doktor und das liebe Vieh. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee. Das war halt so eine Serie über, ich glaube, 3 Tierärzte auf dem Land. Die lief auch über viele, viele Jahre im deutschen Fernsehen, sehr beliebt, immer auf dem WDR. Ich habe die Serie leider viel zu spät entdeckt und dadurch nicht alles gesehen. Das ist eine wirklich extrem gute Serie. Und da spielt Peter Davison eben auch eine wichtige Rolle. Peter Davison übrigens mit bürgerlichem Namen Peter Moffat ist hier auch als Regisseur aufgeführt. Peter Moffat ist der Vater von Georgia Moffat. Und Georgia Moffat hat in der 4. Staffel von Nuhu die Tochter des Doktors gespielt. Und zwar wurde der 10. Doktor geklont und Georgia Moffat war dann Jenny, die Tochter des Doktors. Und David Tennant, der 10. Doktor, und Georgia Moffat haben sich kennengelernt, sind inzwischen verheiratet. Das heißt, jetzt versuch mir zu folgen. Der 5. Doktor ist der Schwiegervater des 10. Doktors. Und dessen Tochter ist wiederum seine Frau. Ah. Gallifrey ist ein Schweinestall. Ja, also das nochmal so als Fun Fact für den 5. Doktor. Mir ist der also wahnsinnig sympathisch, ein gut aussehender junger Mann. Und dann haben sie auf jeden Fall auch, schauspielerisch auch einiges auf dem Kasten. Sticht hier also nicht nur, weil es der aktuelle Doktor war zu dem Zeitpunkt, aber sticht hier einfach wahnsinnig hervor. Wahrscheinlich, weil er auch nur halb so alt ist wie die allermeisten, die hier sonst noch auf dem Cover drauf sind. Ja, hast du sonst noch irgendwas? Mm-mm. Nö. Wir könnten, was wir noch machen könnten, wäre, wir könnten noch The 3 Doctors machen oder The 2 Doctors. Das sind noch jeweils ungefähr aus der gleichen Zeit Crossover, sind aber nicht so lang wie diese, also glaube ich Einzelepisoden. Da treffen die sich nochmal. Was ich in der nächsten nächsten Sendung mit dem Nerd besprechen werde, ist The 4 Doctors, was gerade bei Titan Comics läuft als Comic-Crossover. Da hast du praktisch den 10., 11., 12. und den Wartime Doctor als Crossover. Das läuft gerade als Comic, da habe ich die ersten 4 Ausgaben schon von gelesen. Die 5. müsste heute rauskommen. Okay. Heute ist Mittwoch, der 9. September. Kann den sein. Ist vermutlich. Ich steig mal eben in meine TARDIS. Würdest du, um das vielleicht nochmal abschließend zu fragen, mehr aus dieser Zeit sehen wollen an Serien oder an. Du hast ja schon ein bisschen mehr gesehen. Wir haben, glaube ich, schon Robots of Death haben wir schon gesehen. Mhm. Mit dem 4. Doktor haben wir nochmal drüber gesprochen. Und was wir nochmal besprechen könnten tatsächlich, den hattest du zwar schon gesehen, ich habe den neulich noch gesehen, aber wir könnten den TV-Film aus den 90er Jahren nochmal besprechen mit dem 8. Doktor. Ach, den auch. Wenn du da Lust hast. Nicht unbedingt in nächster Zukunft, weil ich habe den, glaube ich, vor ein paar Tagen noch gesehen. Also den müssen wir jetzt nicht in nächster Zukunft besprechen. Aber hättest du da noch Interesse dran? Ja, irgendwann in der Zukunft auf jeden Fall. Und dann halten wir uns das mal offen für die Zukunft, dass wir da den 8. Doktor nochmal besprechen. Da bekommt man am Anfang noch so ein bisschen 7. Doktor mit. Und dann geht das eben los mit Paul McGann. Gut,